Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol, whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Das Sumpfmonster. Captain Tollpatsch hatte Bürgermeisterin Gutherz, Julia und Julius auf eine Bootsfahrt mitgenommen. Diese Sumpftour macht wirklich Spaß. Herr Jemine. Das Wasser unter der Flunder kräuselte sich. Der Captain Tollpatsch, sind irgendwelche Ungeheuer in diesem trüben Wasser? Nein, auf all meinen Sumpffahrten habe ich noch nie etwas Schauderhafteres gesehen als einen sanftmütigen Sumpffisch. Eine Rückenflosse erschien neben dem Boot. Und sie war ziemlich groß. Arme zur Seite, zur Seite, gleiten! Auch bei den Fellfreunden drehte sich alles um das Thema Wasser. Pfotenstark! Zumindest fast. Hey, was macht ihr da, Freunde? Wir machen Luftschwimmen. Es ist echt toll und nicht nass. Das war das Wichtigste für den wasserscheuen Rocky. Das will ich auch machen. Versuchen wir's. Genau das taten sie auch. Seht mal mein super Schwimmsalto. Gefällt euch mein Schmetterlingsstil? Bauchlandung. Zeit zum Essen, ihr Landratten. Im Sumpf warf Captain Tollpatsch nun den Anker und sein Cousin François rührte in einem großen Topf. Einer nach dem anderen. Es ist genug da für alle von meiner gekühlten Brokkolisuppe. Tante Gutherz. Doch für Julia und Julius gab es gerade Wichtigeres. Wir haben ein echtes Sumpfmonster gesehen. Das ist eigenartig. Captain Tollpatsch sagt, es gibt keine Ungeheuer in diesem Sumpf. Und was ist das? Ein grüner Kopf erhob sich aus dem Wasser. Erschrocken sprangen Julia und Julius über die Reling. Kinder! Und verschwanden zwischen den dichten Bäumen. Wartet! Natürlich lief die Bürgermeisterin sofort hinterher. Kommt zurück! Mit Huhn Henrietta im Rucksack. Stopp! Ihr könntet euch verlaufen! Wir brauchen unbedingt Hilfe. Da rufe ich wohl am besten die Paw Patrol. Ups! Mein Handy! Es war dem Captain aus der Hand geflutscht und lag bereits im Topf. Und... Warte, meine wunderbare, köstliche Suppe ruiniert. Was auch immer das für ein Ungeheuer ist, ich hoffe, es verfolgt uns nicht. Bürgermeisterin Gutherz hatte Julia und Julius eingeholt, rannte aber trotzdem noch weiter. Herr Jemine, ich stecke im Schlamm fest. Wir helfen dir da raus, Tante Gutherz. Nein, warte, das ist Treibsand. Ihr bleibt, wo ihr seid. Ich rufe Captain Tollpatsch um Hilfe. Oh, keine Antwort. Ich weiß, wer uns helfen kann. Die Fellfreunde übten immer noch Trockenschwimmen. Und jetzt machen wir Synchronluftschwimmen. Macht es mir nach. Frau Bürgermeisterin, wie läuft die Bootsfahrt im Sumpf? Na ja, alles lief eigentlich perfekt. Doch dann jagte uns ein Sumpfmonster vom Boot. Ein Sumpfmonster! Sagten Sie gerade Sumpfmonster? Ja, und ich stecke im Treibsand fest und Captain Tollpatsch geht nicht an sein Handy. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Kein Sumpf zu sumpfig, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Schnell flitzten die Freunde Richtung Einsatzzentrale und sprangen in den gläsernen Fahrstuhl. Nur Marshall brauchte wieder einmal ein bisschen länger. Zug, Schlag, Paddel, Luftsalto! Was? Ich muss die Luft abschütteln. Der Fahrstuhl fuhr los und die Fellfreunde schlüpften in ihre Einsatzanzüge. In ganz besondere. wie immer, wenn sie einen ultimativen Einsatz hatten. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ihr seid Sumpfhunde. Cool. Ja, danke, dass ihr so schnell hergerannt seid, Freunde. Du meintest wohl, geschwommen seid, oder? Etwas ist schiefgelaufen bei Captain Tollpatschs Sumpftour. Ein Sumpfmonster hat Familie Gutherz erschreckt. Sumpfmonster? Klingt unheimlich. Und gefährlich. Aber das Schlimmste... Oh nein! Jetzt steckt die Bürgermeisterin im Treibsand und Captain Tollpatsch geht nicht an sein Handy. Deshalb müssen alle Pfoten zusammenhalten. Aber Ryder, wir haben Ebbe zu dieser Tageszeit. Und das Wasser ist zu niedrig für den Sea Patroller. Das stimmt, Zuma. Deshalb ist dies ein ultimativer Sumpfwassereinsatz. Wir brauchen ein Boot, das in flachem Wasser gleiten kann. Und einen Experten, der uns bei diesem Einsatz durch den Sumpf führt. Ich weiß auch schon, wer das sein wird. Zuma. Und sein ultimatives Sumpfboot. Ein ultimatives Ab ins Wasser. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Zuma war ganz bei der Sache, als er die große Rutsche mit den vielen Kurven hinuntersauste und sein Sumpfboot startbereit machte. Hey! Es verfügte über einen Kran, einen Turbopropeller und zwei Miniboote, die an den Seiten befestigt waren. Und natürlich hatten auch die anderen Fellfreunde genug Platz darin. Ryder wartete bereits auf die Freunde und dann machten sie sich auch schon auf den Weg zum Hafen. Dort fuhr Ryder die Kufen seines Spezialquads aus und schon bald sausten sie über das Wasser Richtung Sumpf. Wow, dieser Sumpf ist so cool! Seht euch nur die Bäume an! Was sind denn das für Streifen? Das sind Wassermarkierungen an den Bäumen. Daran erkennt man, wie tief das Wasser sinkt, damit wir nicht stecken bleiben. Mein Pawpad hat hier einen ganz schlechten Empfang. Es zeigt mir nicht an, wo unsere Freunde sind. Chase, such mit deiner Flugkamera nach Hinweisen. Flugkamera! Und tatsächlich, die Kamera entdeckte etwas. Fußabdrücke! Ich wette, die Kleinen stammen von Julia und Julius. Und die Größeren müssen der Bürgermeisterin gehören. Ich glaube, du hast recht. Sehen wir uns das an. Folgen wir der Kamera. Ja! Die Paw Patrol fuhr immer tiefer in den Sumpf hinein. Aber die Ebbe hatte ihren Tiefststand noch nicht erreicht. Das Wasser sank weiter und weiter. Sie mussten sich beeilen. Da sind sie! Frau Bürgermeisterin! Julia! Julius! Ja! Da ist die Paw Patrol! Ich wusste, sie würden kommen! Erleichtert sprangen Julia und Julius in Zumas Sumpfboot, während der die Rettungsaktion startete. Rubble, zieh die Bürgermeisterin mit deinem Wassergleitboot raus! Rubble ist der ultimative Retter! Schnell hüpfte Rubble an Land, achtete aber darauf, dass er dem Treibsand nicht zu nahe kam. Wassergleitboot! Das Board trieb nun direkt auf die Bürgermeisterin zu. Okay, Frau Bürgermeisterin, krabbeln Sie jetzt vorsichtig auf das Brett. Was diese sich nicht noch einmal sagen ließ. Puff, Wassergleitboard, komm zurück. Und dann war sie auch schon in Sicherheit. Oh, danke, Rubble. Meine Nichte und mein Neffe würden sagen, voll super cool. Erleichtert schlossen Julia und Julius ihre Tante in die Arme. Und jetzt müssen wir die Flunder finden. Schon geschehen. Anscheinend hat meine Kamera das Boot gefunden, Ryder. Klasse! Fahren wir los! Ich hoffe, das gruselige Sumpfmonster ist nicht mehr da. Wieder hob sich hinter dem Sumpfboot eine Rückenflosse aus dem Wasser. Und ein Kopf mit einem sehr breiten Maul. Würdest du bitte die Hand aus meiner Suppe nehmen? Das ist nicht appetitlich. Captain Tollpatsch und François hatten sich nicht von der Stelle gerührt. Sobald ich das reingeflutschte Handy rausgeholt habe. Sieh nur, da kommt die Paw Patrol. Ahoi, Captain Tollpatsch. Wir haben einige Ihrer Passagiere gefunden. Willkommen zurück, Familie Gutherz. Danke, Paw Patrol. Ja! Julia, Julius und die Bürgermeisterin sprangen an Bord. Gern geschehen. Und kein Zeichen vom... Sumpfmonster! Irgendetwas näherte sich der Flunder. Oh, das Sumpfmonster! Es verfolgt uns! Und nun streckte es seinen Kopf mit dem breiten Maul aus dem Wasser. Jetzt beruhigt euch mal! Es ist kein Sumpfmonster, es ist nur ein Wels. Und wie man sieht, ein wahnsinnig wuchtiger Wels. Aber dieser Fisch sieht traurig und verlassen aus. Ich vermute, dass er während der Flut in den Sumpf geschwommen ist, als das Wasser höher war. Aber jetzt ist der Wasserstand gesunken und er steckt fest. Schon gut, großer Kerl. Wir bringen dich zurück ins Meer. Und zwar sofort. Rettungsboot! Aufgeregt schlug der Fisch mit den Flossen. Aber wie bekommen wir den armen Wels auf das Boot? Wir könnten ihn mit einem Leckerbissen locken. Aber meine köstlichen Tintenfisch-Snacks sind alle. Köstlich? Probiert es mal mit meiner famosen Brokkolisuppe. François füllte Suppe in eine Schüssel und übergab sie Ryder, der sie in das Rettungsboot stellte. Hier, Fischlein, Fischlein. Bon Appetit. Der Wels zögerte nicht und glitt auf das Boot hinauf. Hoho, endlich! Jemand, der meine Kochkünste zu schätzen weiß. Aber die gute Stimmung hielt nicht lange an. Oh, oh, die Ebbe wird immer stärker und das Wasser immer niedriger. Wir müssen uns beeilen. Zuma startete sein Sumpfboot und Captain Tollpatsch die Flunder, wobei das Rettungsboot mit dem Wels einfach hinterhergezogen wurde. Sky, am besten du fliegst voraus, um den schnellsten Weg zu finden. Alles klar, Sumpfflieger! Im Nu war Sky in der Luft und hatte von oben alles im Blick. Zuma, ich sehe eine Abkürzung davon, aber sie ist sehr eng. Die Abkürzung führte zwischen zwei großen Bäumen hindurch. Tja, wir müssen diesen Fisch ins Meer bringen. Also probieren wir's. Ganz ruhig steuern, Zuma. Ei, ei, Ryder, wird gemacht. Vorsichtig lenkte Zuma das Sumpfboot durch die enge Stelle. Captain Tollpatsch allerdings hatte nicht so viel Glück. Oh, oh. Die Flunder war gegen einige dicke Äste gefahren. Oh je, was nun? Wir haben spontan gestoppt. Zuma, wir stecken fest. Ich denke, mit etwas mehr Kraft schaffen wir's. Miniboote! Zuma und Rocky sprangen in die Miniboote und steuerten auf das Boot des Captains zu. Die Flunder steckt zwischen den Ästen fest. Rocky, mit deinem Enterhaken kannst du sie wegziehen. Enterhaken! Der Enterhaken bohrte sich tief in die Äste. Rocky legte den Rückwärtsgang ein und zog das Hindernis zur Seite. Captain Tollpatsch, machen Sie die Rettungsringe an Ihrem Boot fest, dann ziehen wir sie raus. Rettungsring! Hab sie! Schnell befestigte der Captain die Rettungsringe an der Flunder. Rocky! Fertig! Auf eins, zwei, drei! Gemeinsam gelang es ihnen, die Flunder durch die enge Stelle zu ziehen. Nun war es nicht mehr weit bis zum offenen Meer. Kaum war das Wasser tief genug, rutschte der Wels hinein und winkte mit seiner Flosse. Ich denke, er sagte, merci. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Oder klingeln. Hey, das hört sich wie mein Handy an. Aber der Suppentopf war leer. Aber wenn es nicht im Topf ist? Dann musste es der Wels verschluckt haben, der es genau in diesem Moment wieder ausspuckte. Oh, oh, komm zurück, du glitschiges Gerät.